für das Lachen des Frühlings und die Milde des Sommers und die farbigen Töne des Herbstes im Wald, für das Glitzern und Funkeln einer Mondnacht im Winter. Und ich schau aus dem Fenster und mir ist nicht kalt. Thank you, merci, danke. Thank you, merci, danke. Für das Zwitschern der Vögel und das Plätschern des Baches und den fliehenden Schatten dort draußen vor der Tür. Für das Neue am Morgen und die Ruhe am Abend und dass ich den Glauben an das Gute nie verliere. Merci, danke. Thank you, merci, danke. Für das Wunder, gesund, geboren zu sein, zu atmen, zu fühlen, zu lieben. Danke ich jede Zeit. Für die kleinen Geschenke, die man gar nicht so wahrnimmt und erst später darauf kommt, wie wertvoll sie waren. Für die zärtlichen Lieder, die so liebevoll streichen, die man nie wird vergessen, auch nicht nach Jahren. Thank you, merci, danke. Thank you, merci, danke.